Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Daniel just talked to me yesterday and today about this passage. Daniel und ich haben von gestern auf heute über diesen Abschnitt gesprochen. How much we love it. Wie sehr wir ihn lieben. And Daniel said, it's really simple, it's just we don't want to obey it. Daniel sagte, es ist wirklich einfach. Wir wollen uns nur nicht daran halten. When we started to preach the gospel and churches were born in Austria, Als wir anfingen, das Evangelium zu predigen und Gemeinden in Österreich entstanden, we used to get together once a month at least. haben wir uns mindestens einmal im Monat getroffen. I mean, we got together several times a week. Wir trafen uns mehrmals in der Woche. But once a month, the whole church spent an entire day together, from early morning till late night. Aber einmal im Monat verbrachte die ganze Gemeinde einen ganzen Tag zusammen, von morgens früh bis abends spät. Everybody brought them food, you put it on the table and everybody shared everything. Jeder brachte etwas zu essen mit, stellte es auf den Tisch und jeder teilte alles. And then once a year, Einmal im Jahr we went away the entire church family for a whole week. fuhren wir mit der ganzen Gemeindefamilie für eine ganze Woche weg. Rented a resort and we just had a lot of fun. Wir mieteten ein Ferienresort und hatten einfach eine Menge Spaß. And I remember even then we were always fighting that group spirit. Und ich erinnere mich, dass wir schon damals immer gegen diesen Grüppchengeist ankämpften. And I've learned you have to be very intentional. Ich habe gelernt, dass man sehr bewusst, absichtsvoll handeln muss. Because naturally speaking, Vom natürlichen Standpunkt aus gesehen, where we get together with 50 people, wenn man mit 50 Leuten zusammenkommt, you like to hang out with those who you naturally have fun with. hängt man natürlich gerne mit solchen Leuten ab, mit denen man auch Spaß hat. But remember, church is not a club where you go to have fun. Aber denkt daran, dass die Gemeinde kein Club ist, in dem man geht, um Spaß zu haben. Church is a family that deeply cares for one another. Die Gemeinde ist eine Familie, die sich intensiv umeinander kümmert. And Paul addressed this. He says, I hear there are these cliques, these divisions among you. Paulus spricht dies an. Er sagt, ich habe gehört, dass es unter euch diese Grüppchen, diese Spaltungen gibt. And then he says, you know, it doesn't really surprise me. Dann sagt er, das überrascht mich nicht wirklich. Now, I wonder why he said that. Ich frage mich, warum er das sagt. I believe he explains it in the next verse. Ich denke, dass er es im nächsten Vers erklärt. But I also wonder whether there's another reason. Aber ich frage mich auch, ob es einen weiteren Grund gibt. Because he knew how carnal the church was. Denn Paulus wusste, wie fleischlich diese Gemeinde war. I mean, he addressed their carnality in the entire, basically in the entire letter. Er spricht ihre Fleischlichkeit, ihre fleischliche Gesinnung praktisch im ganzen Brief an. And a carnal group of people will always have these cliques, this group. Eine fleischlich gesinnte Gruppe von Menschen hat immer diese Grüppchen, diese Gruppierungen. May I challenge you Ich fordere dich heraus. to hang out with the church people that you enjoy being with, and that's the only one you try to hang out with. Wenn du mit den Leuten aus der Gemeinde abhängst, mit denen du gerne zusammen bist und diese die einzigen sind, mit denen du Zeit verbringst, It's a sign of carnality. ist das ein Zeichen von fleischlicher Gesinnung. Do you find yourself in this category? Findest du dich in dieser Kategorie wieder? May I encourage you that you really deeply repent? Dann möchte ich dich ermutigen, tiefe Reue zu zeigen. May I encourage you to understand that this is very anti-Christ-like? Darf ich dich ermutigen zu erkennen, dass dies sehr antichristlich ist? This is like not the heart of Jesus Christ. Das ist nicht das Herz von Jesus Christus. The heart of Jesus is always for one another, never for a little group. Das Herz Jesu ist immer füreinander, niemals nur für eine kleine Gruppe. So Paul wasn't surprised because they were a very carnal group of people. Paulus war also nicht überrascht, weil die Korinther eine sehr fleischliche Gruppe von Menschen waren. But then in verse 19 he explains to us. In Vers 19 erklärt er dann: Differences of opinions are unavoidable. Meinungsverschiedenheiten sind unvermeidlich. I like that statement. Diese Aussage gefällt mir. Because I'm telling you, what's the problem with different opinions? Denn ich sage dir, was das Problem mit Meinungsverschiedenheiten ist. We have caused the different opinions to split us up in different groups. Wir haben zugelassen, dass die unterschiedlichen Meinungen uns in verschiedene Gruppen aufspalten. I'm telling you, to base unity on having the same opinion is a sign of immaturity, it's a sign of carnality. Es ist ein Zeichen von Unreife und fleischlicher Gesinnung, wenn man Einheit darauf gründet, die gleiche Meinung zu haben. There's nothing wrong with different opinions about different subjects. Es ist nichts Falsches daran, unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen zu haben. Paul even said it's unavoidable. Paulus sagt sogar, dass dies unvermeidlich ist. Now, as long as we don't have a different opinion that Jesus is the only way to the Father. Solange wir nicht unterschiedliche Meinungen darüber sind, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. There are so many subjects of the Bible that our conscience decides. Es gibt so viele Themen, bei denen die Bibel unser Gewissen entscheiden lässt. And where love is more important than everybody having the same opinion as me. Und bei denen die Liebe wichtiger ist, als dass jeder dieselbe Meinung hat. So Paul is telling them that, you know, it's unavoidable that we have different opinions. Paulus sagt ihnen, dass es unvermeidlich ist, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Look what he says next. Schau, was als nächstes sagt. Yet they will reveal which ones among you truly have God's approval. Doch sie zeigen, wer unter euch wirklich Gottes Zustimmung, Gottes Bestätigung hat. What is he saying? Was will damit sagen? When we have different opinions, that's when we will really see where we are at. Wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, sehen wir, wo wir wirklich stehen. See, love always has God's approval. Die Liebe hat immer Gottes Bestätigung. If we have all the same opinion, it's very difficult to see if you really love one another. Wenn wir alle die gleiche Meinung haben, ist es sehr schwer zu erkennen, ob wir einander wirklich lieben. Everybody who's got the exact same view about some things, you don't even know if they love each other. Wenn alle absolut die gleiche Meinung über etwas haben, weiß man nicht einmal, ob sie sich lieben. See, if I have the same political view that somebody else does, you don't know if you love each other. Wenn ich dieselbe politische Meinung vertrete wie jemand anderes, weiß man nicht, ob wir uns lieben. You know that we love each other when we both have different political opinions. Man sieht, ob wir uns lieben, wenn wir beide unterschiedliche politische Ansichten haben. Paul is saying that these different opinions, they reveal what's really happening. Paulus sagt, dass diese unterschiedlichen Meinungen zeigen, was wirklich los ist. So God's approval comes when we have different opinions and yet truly still care for one another. Gottes Zustimmung kommt, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben und uns trotzdem wirklich umeinander kümmern. Love always has God's approval. Die Liebe hat immer Gottes Zustimmung. I've come to a place. Ich bin an einem Punkt angelangt, where I even love it when people have a different opinion than I do. An dem ich es sogar liebe, wenn Menschen eine andere Meinung als ich haben. Because it helps me to walk in true love and care. Denn es hilft mir, in wahrer Liebe und Fürsorge zu leben. And it helps me to walk in humility. Es hilft mir, in Demut zu leben. It teaches me to remind myself all the time, my revelation is in part also. Es lehrt mich, mich immer wieder daran zu erinnern, auch meine Offenbarung ist nur ein Stückwerk. How we need to learn from the church in Corinth. Wie wir doch von der Gemeinde in Korinth lernen müssen. See you tomorrow. Bis morgen.